Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Hörspielabend am Dienstag auf Radio Bremen 2. Als Ursendung haben wir heute das erste Hörspiel der Berliner Buchhalterin und Buchautorin Sibylle Levitscharow auf dem Programm. Ein so vergnügliches wie hintersinniges, so modernes wie zeitloses Stück über die Freiheit des Menschen in seiner Bestimmung. Im Schrank. Hörspiel von Sibylle Levitscharow. Vorspiel höhererseits. Ein Raum. Wo? Da. Gibt es ihn oder schwatzt du ihn aus Zeitvertreibgründen bloß in die Luft? Es gibt ihn. Noch bin ich nicht überzeugt. Aber gut, wie groß? Je nachdem. Eher klein? Nicht klein. Am Anfang nicht so groß, später groß und immer größer. Irgendwas, irgendwer darin? Tisch, Stuhl und Schrank. Ein Schrank? Ja, aber nicht wie du denkst. Ein Schrank aus lauter Schubladen, viel tausend mal tausend Schubladen. Genau gerechnet. 144.000? Wer will es schon so genau wissen? Die Schubladen klein? Ein nicht zu dickes, ein nicht zu großes Buch ginge hinein. Mehr nicht. Ist einer drin? Wo? Im Raum. Kommt noch. Und wie üblich, alles von ihm gemacht. Von wem sonst? Wir mit hinein. Wir mit hinein. Auge ins Dreieck, Händchen unten raus, du im linken Winkel, ich im rechten. Er wie immer oben. Das Ganze dahin, wo normalerweise der Kronleuchter hängt. Wenn es bloß einmal anders wäre und wir zum Beispiel in einem Affenring schaukelten. Unfug. Ich weiß. Nichts zu machen. Ich weiß. Fragt sich noch, wann? Geschah oder geschieht, spielt keine Rolle. Mir wäre lieber geschah. Meinetwegen. Geschah. Hauptspiel vor dem Schrank. So. Sehr, sehr bebte. Wer da? Vor dir in der Höhe. Wird's mal? Gewiss. Und wo? Sieh auf die schwatzende Hand kommen. Sieh die anschleichenden Texte. Fühle den Hagel aus meinem Buch. Schaubrote auf den Tisch. Aschentöpfe, mache sie. Granatäpfel nimm und nähe sie an mein Amtskleid. Aber komm, sollst nicht, in mein Aug schlagen sollst nicht. Üb, bleib von der Bosheitsstraße, üb, Leids weh musst verhüllen. Es sei, merk, Korn, die Laden, merk, die Laden, merk, die Laden bleiben zu. Ansonsten blieb alles in der Schwebe. Von Korn muss erst einmal gesagt sein, wie sehr eine unvorstellbare Dünnheit ihn heraushob. Er besaß gleichsam eine Türspaltfigur, die über letzte Zweifel an der Dienstbefähigung des ganzen Mannes spielend hinwegglitt. Als man ihn zum Verweser des Archivs bestimmte, waren seine Vorzüge natürlich bekannt. Höhererseits zählte man 1. Lauschende Stellung des Kopfes, 2. Giftsack, 3. Erkennen des Knochengerüstes durch Anzug und Haut hindurch, 4. Keine Zähne mehr, 5. Von jeder ernsten Krise des Geistes verschont, 6. Geselliges, kurz abgebissen, 7. Eine Schraube locker, 8. Zum immerfort nachwachsenden Fleisch, kein Kommentar, 9. Haupt wie ein Scherenschnitt, 10. Glaube an Vermehrung durch Zerreißen. So waren genug Steine in den Weg gelegt, um das Verbot zu behüten. Korn, der Mann, der schon ausgefertigt dastand, wurde wieder hereingeholt. Seiner Amtseinführung wohnte er bei, Hand an den Mantel geklammert. Vielleicht hätte er eine Kleinigkeit erwidern können. Einen anderen an seiner Stelle hätte es vielleicht gejuckt, zum Ausdruck zu bringen, wie sehr ihn diese Bemündigung freue. Einerlei. Für Korn begann eine Art Holzleben von Dauer. Zunächst spürte er die ja nur momenthaft auftretende Liebe Gottes wie einen hüllenartigen Behälter über seinem Kopf, und aus dem Gnadengebilde eröffnete sich ihm manche liebe Wonne. Er musste also nicht erst im Bogen an seine Pflichten heranschleichen. Allerdings würde er niemals wissen, wie lange und wozu. Wer hier an ein einfaches mal so denkt, etwa an Zellen, die bei guter Ernährung aufblühen und im Hungerzustand schrumpfen, hat es nicht richtig erfasst. Korn blieb sich gleich. Korn nahm sich für den Ableger einer Heckenpflanze. Und innen? Glück? Man weiß nur, seine biskuitähnliche Gestalt, Arme auf den Tisch gestützt, bedeckte sich mit Staub. Dem taktmäßigen Fortrollen der Zeit verschloss er sich ganz. Kraft zum Abdichten zog seine austernhafte Seele aus einem roten Lämpchen, zu dem ein Klingeldrahtgeschlängel rechts neben ihm hinführte. Manch einer wird jetzt lächeln und sagen, schwach, so kümmerlich speist man die Dauer nicht ab. Aber der soll dann auch wissen, dass man die Batterie unterm Tisch befestigt hatte, aus Höflichkeit, weil man Korn den Anblick eines allzu simplen Mechanismus doch nicht zumuten wollte. Und worauf blickte er noch? Am Anfang war sein Auge über jene riesige Fläche mit den 100 und aber 100 Schubladen geschweift. Der Schrank war in einiger Entfernung von seinem Platz aufgebaut, nicht abzusehen seine Breite, seine Höhe hoch bis an die Decke. Möglich, dass Jahre vergingen, bevor Korn es überhaupt merkte. Aber als er es merkte, wehe, war das Lämpchen erloschen. Mal langsam. Mal langsam, langsam. Du hast nichts angefasst. Du hast nichts herausgeschraubt. Du hast nichts damit zu tun. Mal überlegen, seit wann. Wann draufgeguckt an, wann draufgeguckt aus. Wann an, wann aus, wann an, aus, wann an, wann an, wann aus, an, aus, aus, aus, aus. Mal anders überlegen. Dies dein Kopf, dies dein einer Arm, dies dein anderer Arm. Das seine künstlichen Zähne. Schulterblätter im Eifer des Dienstes zerrieben. Unentwegt dagesessen und immer Acht gegeben. Ganz an das Amt verschenkt. Mühe, fürwahr. Mühe, es im Auge zu behalten. Staub. Staub. Luft. Staub. Ohr. Staub. Aug. Taub. Aug. Sichtkontakt mit der Befehlsstelle gehabt. Das ja. Dann aus. Kopf bringt nicht heraus, warum. Nicht heraus, wozu gut. Zu ungreifbar, Gedanke. Zu mager. Nicht in die Hand zu nehmen, nicht zu behalten. Aber nicht verwechselt, nein. Nicht verwechselt. Schürhaken nicht mit dem Zepter verwechselt. Das nicht. Seine Augen wanderten herum, dahin und dorthin. Und der Meister ließ sie wissen, ein Pfiffikus, wer mir drei Tropfen Wasser in Wein verwandelt, ein Ohrenfledderer, Ohrgeschmeiß, säuselt, saust, sticht und keine Pfropfen da, kein Schutz. Je röter die Demut, umso tiefer steigt die Seele hinab. Traulich steigt sie Stufe für Stufe hinab. Wenn Pflicht nicht, bitte. Wenn Prüfung, bitte. Wenn zum allgemeinen Gaudium, bitte. Sonst, lieber alter Leier, friss mich, blas mich aus, Schlamm über mich. Ach. Wo auch wo, man will dir gewisse Dinge zuraunen. Man hat dich eingesperrt mit lauschenden Ohren. Man streift dich mit ekelhaft weichen Dreinredezungen. Eine Schande das! Hör er! Schande! Es schwatzt das Drohnenvolk, Ventile auf, jetzt redet alles. Und wenn etwas von seinem beladenen Namen daran mitwirkte? Ungebeten, unerkannt, schmausen, Kleinste an der Tafel des Großen. Korn schluchzte in die Armbeuge wie ein ganz Kleiner. Erweichen wollte er die Obrigkeit. Für ein wenig Segen probierte er schöne Worte aus. Liegen da nicht, dich zu verlocken, mein Tröster, Roggen und Gerste, die Flechten einer Getreidekönigin? Gurgellaute, nicht zu verjagen, gezirpt, das sich ins Ohr bohrt, Lumpenpack, das mit dem Maul denkt, hab ich nach Publikum verlangt. Stracks drauf zu, es dem Pack zeigen. Beine wackeln, trotzdem los. Beine verholzt, trotzdem los und hin. Hin ihm das Maul stopfen. Geduld, nur Geduld. Die Schererei durch Geduld loswerden. Nicht mehr daran denken. Ohrstöpsel rein, hinsetzen. Geht nicht. Keine da. Keine da. Von woher, Elende? Wo? So. So. Man lispelt dir zu. So. In Ritzenkratze. Am Boden scharre. Stuhl an die Decke wirf. Horch, von woher? Horch, genau. Am Boden nicht. Nicht an der Decke. Du brauchst Gewissheit. Du musst. Aber wo? Womit anfangen? Welche zuerst? Eine von oben, ja, nimm eine von oben. Nein, eine von unten. Die. Nein, zu weit unten, viel zu weit unten. Lieber die. Nein, die daneben. Auch nicht, zu weit links, viel zu weit links. Vielleicht die. Ja, vielleicht die. Zu ihm hin. Jemand zu besuchen? Schublade. Er liegt ja einen Sturm wider Willen, was es auch sei. Auf. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Ich wurmisiere seit Menschengedenken auf meiner Säulenplattform. 6 Ellen lang, 6 Ellen breit. Ihm entgegen. hat sich der Wurm aufgebaut, oft auf einem Bein, lag da, dörrte, ein Dörfisch Gottes, Magen und Darm zugeschnürt, das Gelächter und Gestöhn ausgetrocknet, den Nabel im schlotternden Bauch versenkt. Er kann leben, ohne zu essen. Ich musste hin und wieder ein Maul voll Feigen schlucken in der Dunkelheit, Schakalgeheul und Schlangengelispel zu meinen Füßen. Ja, ja, ja, ja, die Leiblichkeit wird man nicht los. Schlummere, Dörfisch, schlummere. Aber das Volk lässt dich nicht los. Der Erdkreis pilgert zu dir und überall Geschrei, Geschrei. Ja. Gebt mir ein Polster. Herr, polstere mich. Du bist die berauschende Riesenblüte ohne Duft. Du bist der daunenlose Pfühl. Du bist die Aufblähung ohne Gas. Ja, und ja, ja, ich irre mich nicht, ja. Hui, lobet hoch hinauf in der Höhe. Lobet, sollt loben, ja, auf Uhr, Gnade, kannst prasseln, ja. Schublade. Ja. Zu. Ein Schwätzer, ein Auswurf, ein Schwein in der Sule, bezecht von Erwartungsdurst, blöd vom Gelüst nach Suppe. Und doch hatte es ihn gezwickt, im Schädel, im Herzen, in den aschenen Flügeln der Lunge. Korn verspürte Appetit auf die nächste Lade. Sie klemmte. Schublade! Genug gelungert? Am Ziel? Man will Auskunft? Klemmt. Rechenschaft? Einen Rapport? Überprüfen. Ob Knopf dran? Ob Knopf ab? Ob Mantel ausgeklopft? Ob Zeichen weggekatzt? Ob auf. Hände weiß gefleckt? Rekapituliere. Dem allgemeinen Lechzen nach Ordnung genügte ich, indem ich wie immer pünktlich um 19.30 Uhr zu einem Spaziergang in der Abendkühle aufbrach. Und erst ein wenig an der Luft schnupperte, um mich zu vergewissern, ob hinsichtlich der Aromen und der Würze des Windes sich dieser Abend von keinem mir bekannten Abend unterschied. Kurzum, ich prüfte und stellte fest, dass man mir mit der üblichen Abendflauheit aufwartete, die ich gewohnt war, durch lautes Hersagen meiner Pflichten zu bekämpfen. Der Pflicht, meine Beine zu bewegen. Der Pflicht, zwischen dem Ein- und Ausatmen 3 Sekunden der Ruhe verstreichen zu lassen. Der Pflicht, beim Gehen mit den Armen zu schwingen. Was jetzt? Anschließend zog ich die Vorwürfe aus meiner Tasche. Ihr Gedanken spielt mir jetzt nicht mehr den eingespielten Dienstbetrieb, hatte ich da auf einem Kalenderblatt notiert. Ihr kreist mir jetzt nicht mehr um denselben Fleck. Bald werdet ihr Auskunft über die in der Luft schwebenden Dramen erhalten, die einen ja doch, ob man harthörig ist oder nicht, auf unbegreifliche Art quälen mit ihrem metallisch geflüsterten Jubel. Und als ich dies las, fühlte ich mich so weit gestärkt, dass ich mir sagen konnte, es ist Zeit, dass du mit deinen Ordnungsgaben hinauswanderst in die laue Luft, da den Bahnkörper entlang. Schublade zu. Schöner Spaziergang das. Schub, schub, schub, schub, schub, schub, Lade auf. Hat einer die Finger im Lüftschlitz, dicken weichen Luftleib hör ich da atmen, bringt einer Grabschmuck, wirft einen Batzen diesseits mir auf die Brust oder fühlt im Geröll, aber wer, wer, der wieder, der? Zu. Aha, auch Weiber. Nicht der richtige Ort, um ein Weib zu verwahren. Ein Weib ist findig, es zwängt sich durch jeden Spalt, es zwängt sich durch jedes Schlupfloch. Mit seinen drallen Armen stemmt es die dreifach vernagelte Tür auf, weil es hervorlugen muss. Schublade auf. Wie fing er an, liebe Dame, etwas Balsam, ja, so fing er an. Woher sollte ich wissen, wen ich da vor mir hatte? Er ging ja mit einer Stimme zu Werk, die den Endzweck gleich mitverkündete. Und ich war ja nicht mehr Herr meiner Organe. Das Auge hatte sich losgerissen und zwinkerte ihm ununterbrochen zu. Das Herz turnte elastisch in seinem Käfig. Aus der Kehle plapperte es ohne mein Zutun heraus. Was sagte ich noch, sagte ich, o sagt mir, wer ihr seid, oder sagte ich, ich bin ein ausgetrockneter Brunnen, de profundis ati clamavi, wenn ihr euch an mich hängen wollt, tut's ich. Zu, wenn ich nicht rechtzeitig, zu, es zerbisse die Riegel, es walzte ins Freie, es kröche auf stämmigen Pfoten heraus, das Mordsweib aus einem Lilliputthaus. Ob da nicht doch jemand neben ihm Aufstellung genommen hatte? Ob da nicht doch jemand an seinen Hals fliegen wollte? Korn blickte sich vorsichtig um. Wo keine waren, bemerkte er Schatten. Über den Fußboden sah er sie streichen, bis die Vernunft ihre Zweifel schickte. Ein Zweifel setzte sich in sein Kleinhirn. Warum sollte sich Weiberfleisch an ein Reibeisen drängen? Ein weiterer Zweifel setzte sich ins Ohr. Womöglich galt das Geschwätz gar nicht ihm. Der dritte Zweifel regierte seine Hand und ließ sie nach dem Griff der Schublade langen. Zu Anfang ein Wirrwarr, aber als er, kaum waren die ersten Worte verflogen, sein Fußpad vor meinen Augen nahm, da wusste ich Bescheid und ich guckte auf seine bleichen Füße, wie sie rot anliefen im heißen Wasser. Und ich dachte an den Jammer, der da folgen musste. Die Fußwanne, warum so klein, ging mir durch den Kopf, als ich seine aufgedunsenen Zehen erblickte. Solang die Welt steht, hat nie einer so sauber die Füße gewaschen und bald zögert er nicht mehr und du kannst zugucken, wie er den Hornhauthobel ansetzt, darfst die Späne zusammenfegen, nachdem du seine Füße ausgiebig mit Salbe eingeschmiert hast und dich mit ihm freuen, wenn er die Schlapfen anzieht und dann zur Probe, wie gut ihm das Fußbad getan hat, ein wenig im Zimmer auf und ab. Zu, die heilige Einfalt! Kein Augenmerk, auf nichts! Anstatt dass sie niederkniet, mit langem, wallendem Haar, trocken reibt, die Füße des Herrn, glotzt sie. Obwohl er darin ungeschickt war, versuchte Korn, sich in den Mann hineinzuversetzen. Er sah an sich herunter und erblickte zwei verschnürte Pakete, die vielleicht seine Schuhe waren, in denen vielleicht seine Füße steckten, Füße wie Olme bleich, weil sie das Tageslicht so lange entbehrt hatten, oder völlig verdreckt, weil sie mit der Hülle ehemals Socken, ehemals Schnürsenkel bestückten Schuhen aus Leder zu undurchdringlichen Klumpen verbacken waren. Auch wenn er sich auf sie gestellt fand, um Stimmen zu hören, spürte Korn seine Füße nicht. Sie waren ihm gleichsam entrückt. Doch das Blut, das von seiner tauben Wurzel heraufstieg, summte. Lausche weiter, laubloser Baum, lausche weiter. Ha, Schublade auf! Das einfältige Rauschen vorbei. Partikel weg. Nein, wie gehabt. Doch im Gestöber. Mitten im Stubengestöber. Lege Ohr auf die Fensterbank, um hinter den geheimen Rhythmus der Heizung zu kommen. Klebe Ohr mit etwas Ohrbutter am zuckenden Bildschirm fest, um hintergestöbert zu kommen. Was tut sich dahinter? Was tut sich dahinter? Was Blödsinn! Zu! Auf! Schirme zu! Es ist soweit, in den Pfützen zittert gut Wetter, schultert die Sichtgeräte, richtet sie auf die Gussmulden des Himmels, verpasst den Augenblick nicht, in dem einer der 36 Gerechten, die in völliger Anonymität die Welt erhalten, aus seiner häuslichen Bewegungslosigkeit aufbricht und eilenden Fußes diese Pfütze durchquert und uns... Schublade zu. Das hast du nicht erwartet. Das nicht. Dass man dir die alten Geschichten wieder auftischt, dass wieder davon die Rede ist. Wozu? Wozu? Was hast du erwartet? Mondkapselgeflüster von Wesen, die über Flussschnellen schweben. Dass man dir aufspielt in einer zu Vorväterszeit begrabenen Dose. Dass man dich unter der Terebinte weckt. Dass die Macht chillt. Beliebte Willkommensgrüße, die ein armes Hirn einem armen Mann vorfuchtelt. Korn fasste es gemäß seiner Kraft, nicht eben eine solide, gefestigte Kraft. Sie gaukelte ihm vor, eine Art Trichter dränge sich aus den Schubladen heraus, ein für ihn bestimmter Trichter. Es nimmt ja nicht jeder leichterdings hin, dass seine Ohren zu Empfangsorten von Stimmen gemacht werden, die sich gänzlich von ihren Rufern getrennt haben. Vielleicht die falsche Abteilung. Vielleicht mehr nach rechts. Vielleicht mehr nach oben. Woher wissen, was einen erwartet? Aber die. Vielleicht die. Die bringt vielleicht. Verrückt, lässt knacken. Schiebt auf und zu. Man will mich ermuntern, an meiner glatten Haut rühren, mit der Hand an den Hüftbogen tappen. Mit knochigem Finger den Schmelz meiner Zähne beklopfen. Zungengeschöpf, Wurm, lang. Ein dummer. Leingeifernd, arg. Mit Leib an Leib gezungelt. Mir ist nichts. Will es ein Schlangenei schmuggeln, mir in den Bauch? Nichts. Bin nicht. Bin in der Schwebe. Schweb im Verdauungssack. In stockiger Luft. Bin machtlose Schlappheit, die niemand erbaut. In der Blütezeit. In der Blütezeit sprang ich mit aufgereckten Hirschohren umher, schlief keine Nacht leer. Vergessen, wieso, warum. Vergessen, was dann. Weiß nur noch, schon nicht mehr geregt und an letzter Habe gehangen. Ohrmuschel an flüsternden Knochen gepresst. Gehorcht. Gehorcht. Schnur. Längst war sie gekappt. Reichweite kleiner. Und immer kleiner. An Redeportionen noch übrig, vielleicht 3, vielleicht 4, vielleicht keine. Vielleicht. Zu, ich frage mich, wozu verboten? Wen interessiert das? Wer wird verleitet? Zu was? Ich frage mich, ob nicht zurück. Der Rückzug war mit Dornen und Tücken gespickt. Korn musste an einer nicht knackbaren Nuss üben. Ausgerechnet er, der sich so bemüht hatte, nicht zu denken. Allein das Problem mit dem Raum. Im Sitzen war ihm der Raum noch übersichtlich erschienen. Gegenüber ein Schrank, der bis an die Decke reichte, eine Leiter an ihn gelehnt, die nötigen Schritte dahin vielleicht 30. Nun musste er feststellen, dass der Raum hinter ihm aufrückte, dafür an Breite zulegte und dass auch der Schrank sich zu dehnen begonnen hatte in diese Breite hinein. Wenn überhaupt, arglos würde er an seinem Platz nicht zurück können. 50 Besenhiebe auf den nackten Hintern, bis er begriffen hätte. Er flehte sie geradezu herbei. Man hätte alles zurechtgerückt, er hätte seinen Platz wieder eingenommen, gekrümmt erst, dann wie zuvor. Dummerweise geschah aber nichts. Wer über die Grenze tritt, muss selbst sehen, wie er weiterkommt. Nach was hältst du Ausschau? Höhe. Her. Tiefe etwa 40 Zentimeter. Länge unbekannt. Anzahl der Laden, Lotträgen, 34. Anzahl der Laden, waagrecht, unbekannt. Also was? Schublade auf. Ja, nicht wieder hinaus, haut ab. Bleibst drin, hörst Schnecke beim Erdbeerpflücken. Was lang? Nicht aus dem Schalldämpfer heraus, Dummkopf, sonst Klapperjagd holt. Reiß aus, schluck auf Ohr ab. Denk sichel scharf. Trommelfellmesser, Ritze, Ratze, klein T, klein S, klein Z, immer zu, Adern tuckern, Schläfen zucken, Ohren neu gewachst, hilft nicht, also ab, haut ab, ihr sollt ab, Stopp, Spalte zu, Eile, Pappe, Wolle dicht, sonst rast, wieder rast, was soll sein, Insektengeschwätz rast, stada, stada, stada, guck nur Mund auf, wie es bleckt, Couch schluckt, Mund und zu, Mund, Kette, Toast, schwatzt, schlägt, Zungen, alle legen los im Kreis, bi, bi, bip, gute Laune, gute Laune, gute Laune, gute Laune, Schublade zu. Derselbe Anfall, vorsätzlich nachgeplappert, mich zu Gurke gemacht. Obacht, mit mir nicht! Auf! Bim bam, heilig, bibi, bip, bibi, bip, bibi, bip, Verse verschallt, wieder Horn kaputt, Posaune im Etui, gute alte Frage nach dem Lobgesang Ennui, also haut ab, zuziehen, zu. Bleib auf, bis dein Geäffer raucht! Drin leer, Hohlraum leer geräkelt, leises Leben hörst leist, bringt nichts, das draußen rumhopst, bitte Vernunft, haut ab, Herzregler unter der Zunge pfeift, Gaumen, Sirrsegel, Wirr, Schreiselig, Irr, Schwirrlungen, Schwall, keifender Schall, Tinnitus, Ohr links, aua, ab, aua, aua, aua, Ohr rechts, aua, ab, im Kopf schwatzt und sirrt, sirrt, sei kein Frosch, bibi, bip, Kopf locker und pieps, Fall ab, Fallera, enterb, Fall in den Korb, Ton zwittert ins Loch, drückt Taste einer, wer sirrt, weiß nicht woher, weiß Schinder, wozu in der Welt, weiß wozu Welt, sirrt und fliegt und an und affligiert, leid mein Pneuma AD, wann vorbei, wann vor... Schublade zu, andersherum überlegt vielleicht ein Kamerad. Er ist frisch da drin. Schonung. Mal nachsehen, was Umgebung des Kameraden zur Sache sagt. Schublade auf. Wollt etwa aufleben, ihr Beine? Guckt nur weit und wüst und grau. Kosmischer Pressdruck hat sich hinweggehoben. Was einmal in seiner Haft war, liegt ungefüg herum. Pflanzenschäfte zu Teig gequollen. Klee bringt nur noch ein Blatt hervor. Bäre platt, Mädchen ausgebrüstet, Augendeckel zu. Tiger schlendern matt und dem Löwen schlackert das Maul. Barthaar vom Fisch schwimmt allein, hebt einer einen Stein, findet er nichts. Paar Flocken, Moos, zerbrüllt. Heb ja keinen Stein, bleib allein in deinem Sein. Festes Meer nirgendwo, kein Fundament, worauf einen Leib setzen, nichts, womit einen Ball knudeln, kein Loch, das den Geist verlocken könnte, dreinzufahren. Schublade zu, Schublade auf. Es sind Heiden in dein Erbe gefallen und haben dies Gestöber erwirkt. Gestöber? Einst molliges Nest der Gewissheit. Jetzt Schmutzbad. Schmutzbad. Einst konnte man ohne einen Schmutzfleck davonkommen. Schmutzfleck? Jetzt wird verdoppelter, verdreifachter Eifer. Eifer? Im Gestöber zerstreut. Wofür bloß gut? In jeden? Gut für nix und wieder nix. Noch so geringwertigen Apparat wohnte sich mein Ohr ein. Und doch hat es nie ein lauteres Zeugnis aus all dem Gestöber empfangen. Schublade zu. Irgendwo auf der Skala sitzt der Fehler. Schublade auf. Kratzt man einen Körper auf, spült sein Blut Sand heraus. Glaubt man Hände an den Armen wachsen, sieht man sich getäuscht. Lappen hängen aus den Ärmeln. Zu! Hände weggebissen, Ruderblätter fortgeschmissen, Wasser steigt. Auf! Entwischt? Ich bin Ihnen entwischt. Ich bin nicht mehr da, aber... Zu, Dummkopf! Auf! Gestalte kehrt uns den Rücken zu, Geschöpfe befingern die Nabelgrube, einigen baumelt die Seele vom Nacken herab, andere kauen, kauen, kauen, kauen, kauen. Noch ein bisschen gezappelt. Noch ein bisschen auf Messerschneide gehüpft. Zwerge, Hammel, Pudel. Man verlangt, dass ich Anteil nehme. Hauen, Kohlensack am Himmel, Rußworte im Gewölk. Zu. Und ich, der letzte saubere Menschheitsrepräsentant. Auf. Rekapituliere. Zu, bloß nicht. Auf. Und Knochen bepackt, wie es nur geht, emsige Schmerzen niederzuhalten, alles dran gesetzt, das Fett sie umhüllt. Wulst baut auf, Wulst überwölbt, Wulst noch kauert in mancher nassen Ritze. Angst hilft nichts, alte Ritze wird von innen durch mehr Fett ausgebügelt. Geld, aber neue Ritze entsteht, schwere Sorge, neue Ritze, manche Ritzen trocken, rissig, bloß nicht hinein, bloß nicht hinein, hinaus, so hochgetrieben wird man es schwer haben, mich zu beseitigen, hohes Gewicht, hebe die Arme, plumpsen sofort herab. Mir ist nichts zuzumuten. Schublade zu. Wie soll sich Fleisch in Schubladen zwängen? Fleisch fünfmal so breit wie ich. Fleisch, das noch zittert. Man mutet mir zu, dass ich diesen Unsinn fresse. Schublade auf. Ja, was? Meine Oberfläche wird Ihnen entgehen. Schuhe ausgezogen, also. Haare abgesenkt, kein Berglein Asche, um hineinzublasen. Habe null, kein Foto. Andächtige Erben bei Zeiten verscheucht. Langweiler zu. Schublade auf. Keiner allein, auch zwei nicht, könnten mich je beseitigen. Schlaukopf, du hinter schweinernen Äuglein. Weiche Schlotterhände, großer Friede in ihnen. Bei der Abberufung wird man zweimal überlegen, wie man mich los wird. Auch ich wählte mein Haustier nach der zu erwartenden Kadavergröße. Noch eine auf. Elefant. Er wäre mir ja der Liebste gewesen. Mich ausgedient in einer Schachtel Ausdehnung. Entsetzlich. Entsetzlich. Nicht einmal Esel. Bitte, schnell aufgetriebener Bauch. Ich das bitte aufgerissene um Maul. Ich klopfe nicht. In aller Eile wegzuschaufeln. Womit auch? Für so großes Tier. Dazu hätte ich einen Fingerknochen selbst retten müssen. Hund in aller Regel. Dazu zu hätte ich. Groß. Ach, wie was? Wegschleppen, wenn steif. Katze? Kam nicht in Frage. Noch jede Menge Fell. Oh, niemand hat mich gekriegt. Vogellustig. Es beruht ja, auf eigene sehr Arme. Lustig. Und es sind die aber eigenen Verschwindungskünstler. Abgedreht, Federkleid stumpf, die mich dahin gebracht Krallen starr in die Luft. Wo ich bin? Kleiner Wurm. Ideales Haustier. Entwischt. Vorne, hinten, hinten, vorne. Entwischt. Winziger, ledriger Streifen. Wenn alles da. Vorbei. Beide Schubladen zu. Saubande, macht mir was vor. Was macht sie mir vor? Nochmals zu Kamerad zurück. Vielleicht, wenn ich ihn frage. Hey du, wo gelebt? Hey du, Name? Hey du, seit wann da drin? Nutzlose Fragen. wie sie die Einfalt stellt. Korn war nun genügend weich geklopft. Jetzt brauchte er den Kern des Kerns. Das unter Aufsicht gesprochene Wort, vor dem alles in zerbrochenen Schalen abfällt. Woraus gemacht? Worauf gewartet? Wozu da? Mon Dieu. Schublade auf. Bleibt die Frage, woran den Gerechten erkennen. Er schlummert wie ein gewöhnlicher Sterblicher. Er spricht und ist wie ein Mensch. Man erkennt ihn vielleicht an jenem gewissen Vieh. Man erkennt ihn vielleicht an jenem gewissen was. Zu! Auf! Die Armbanduhr presse ich ans Ohr und lausche, ob das Kunstherz eines Engels darin klopft. Zu! Auf! Noch treibe ich ein wenig Gehirngymnastik und scheuche ein paar Gedanken in meiner Schachtel herum. Zu! Wo bloß, wo? Überleg, wo genau. Zwei höher, drei mehr nach links. Hier. Rekapituliere. Nein, zu! Auf! Diesen Knochen spreche ich letzte Redeportionen hinein. Einen Stecker braucht es nicht. Die Buchse überflüssig. Zu! Auf! Nach einigen Umläufen zerfällt, was unter Aufbietung von so viel panikartiger Kraft ersonnen wurde. Zu! Auf! Frisch getrübte Pfützen verraten euch, ihr habt ihn verpasst. Zu! Wo, Herrschaft, wo? Auf! Schon bin ich am Boden, klopfe die Leisten ab, forsche die Ritzen aus, presse das Ohr an die Teppichnacht. Zu! Wo nur, wo? Auf! Ein Dickmops rollt, hüpft wie ein Gummibar. Zu! Auf! Habt ihr ihn verpasst, rüstet euch für einen zweiten. Zu! Pause. Besinne dich, wo genau. Leiter, zweimal verrückt. Fünf Tritte hinauf, zwei zurück. Drei Tritte zurück, Leiter verrückt. Sechs Tritte hinauf, gibt auf. Bin nicht. Bin in der Schwebe. Zu! Klug, wer in verpfuschter Lage sein Laken über die Matratze spreitet, Mund, Nase, Augen, selbst Ohren mit einem Kissen bedeckt. Korn stieg von der Leiter herunter und legte sich der Länge nach auf den Boden, Arme an den Körper gepresst, um das bisschen Wärme unter seinen Achseln zu halten. In Ermangelung eines Kissens krampfte er die Augen zu und versuchte, möglichst wenig zu atmen. Ein wenig toter Mann gemimt, schon schweben die Ideen wie Eiderdaunenflocken über unsere spröde Welt. Korn pochte das Herz bis zum Hals. Zu dramatisch dürfen wir seine Lage nicht sehen. Sie hatte sich ein wenig zugespitzt, das war alles. Dass ihm das Herz noch klopfte, wer hätte es vermutet, bei einem Stecken, aus dem der Saft längst gewichen schien. Korn selbst hatte ja nicht mehr daran geglaubt. Jetzt wurde er darüber belehrt und naturgemäß gingen aus dieser Lehre neue Gedanken hervor. Erinnerung schwankt. Laden hüpfen auf und ab, aufgemacht, nachgedacht, zugemacht. Was unterscheidet Lade, wo Kamerad wohnt, von Geschwätz davor und danach? Grund trifft sich genug, sie überhaupt wiederzufinden? Probe. Ja, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, horch, ob Gnade tropft. Ja, hui, hafte Gnade, klebe. Falsch. Auf. Wieder da? Hör ich ihn schlurfen? Hör ich ihn schleppen? Er wieder, er? Verschwebender er? Falsch, auf. Oh, Fülle muss man bei Zeiten loswerden, sonst kehrt Enge in die Schachtel ein. Sakrament. Auf! Rekapituliere. Schublade zu. Hätte man Mitgefühl. Falsche, hieltet euch zurück. Lade des Kameraden käme von selbst herausgeschnellt. Nun? Mich gehört? In Korns Hals schwoll der Zorn. Weil nichts geschah. Im Zorn reiften Entschlüsse. Wenn er die Laden öffnete und offen stehen ließ, alle oder ebenso viele, wie er erreichen konnte, würden die Stimmen auf Nimmerwiederhören entweichen? Nun, was ist? Gebe 5 Sekunden dazu. Gnade aus. Strafe. Auf. Beim letzten Umlauf Thema Jubel. Gehirn hüte sich damit ab, ob es an die Herzfüßigkeit geht. Neger, nee! Ich habe meinen Streit vor allem. Schlange, Schlange, Schlange, Schlange! Und halt! Halt! Ja, halt! Pause in der es zerfällt. Knips ausmachen. Nicht mehr da. Ja, oui. Ein Rapport. Nicht mehr da. Knips ausmachen. Letzte Schublade zu. Knips ausmachen. Halt. War Kamerad, war nicht Kamerad, war. Was war das? Und halt. Es heult der Narr. Was hilft's? Ob ich noch mal? Und halt! Die Hand darf nicht zittern, wenn wir sie zur Probe heben. Ein wenig das Gelenk geschüttelt, ein wenig die Finger gerieben, Handteller auf und... Es liegt das Schlüssellein in unserer Hand. Jetzt kommt der Moment, in dem wir nichts überstürzen, aber auf keinen Fall zögern dürfen. Schublade auf. Komm raus! Komm raus, nichts da. Hier wird sich nicht versteckt. Hier wird zur Sache gesagt. Lade auf. Hey. Du, Kamerad. Name. Hey, du. Wo gelebt? Hey, du, seit wann da drin? Los, sag was. Gib laut. Wie? Nicht mehr da. Entwischt? Kamerad mir entwischt? Leer, also. Leer. Leer. Leer. Leer. Gewiss. Merk. Wenn, also. Wie wenn, also. Wie wenn Lade aufgespart. Sich für dich aufgespart. Und du da. Nicht lang gefackelt. Und du da hinein. Eins. Dies dein einer Arm. Einer Arm in Lade. Geht. Geht. Es passte nur der Unterarm bis zum Gelenk hin. Zwei. Dies dein anderer Arm. Einer Arm zurück. Anderer Arm biegsamer. Anderer Arm mehr Glück. Aber der Oberarm guckte zur Hälfte heraus. Drei. Dies deine beiden Hände. Passen gut. Passen sogar sehr gut. Dass sogar noch Finger geregt, noch an Boden der Lade gepocht werden kann. Ah. Hier. Wozu noch Spiegelchen? Dies, dein eines Bein. Probe dieses Bein. Gut. Nicht gut. Fuß hinein. Aber schon ab dem Knöchel blieb alles draußen. Dies, dein anderes Bein. Eher schlechter mit dem anderen Bein. Bein raus und... das, deine beiden Füße? Mal erst mal hinsetzen. Auf Boden setzen. Ja, jetzt da. Ja, dann. Hinein. Zwänge. Fuß 1 und 2 hinein. Hatte er einen Fuß untergebracht, quoll der andere heraus. Und umgekehrt. 7. Dies deine eine Schulter. Füße zurück. Korn auf die Knie. Den Kopf nach rechts weggereckt, versuchte er, die linke Schulter mit dem dazugehörigen Oberarm zu verstauen. Zwecklos. Mal abgesehen davon, dass es nicht sehr gut aussieht. Dies deine andere Schulter. Zwecklos. 9. Gieß dein Kopf. Lege Kopf auf die Seite. Drehe Hals wie Schraube. Bohre Kopf da hinein. Aber es gelang nicht einmal von der flachen Seite, wo der Schädel kaum mehr als 12 Zentimeter maß. Bei diesem Manöver verlor Korn seine künstlichen Zähne, die ihm jetzt zum Schnappen bereit aus einer anderen Welt entgegenblitzten. Wenn ich... 10! Dies! Dein Gesäß. Aus lauter Verzweiflung versuchte er sich nun wie ein Klappmesser mit dem Hintern voraus in die Lade zu schieben. Allem Anschein nach ein besonders dummer Versuch. Man mache sich klar, wie... Achtung! Das notgedrungene Geräusch der Dinge. Wie sollte es ausbleiben, wenn einer verschwindet? Nachspiel im Dreieck. Was jetzt? Alles erledigt? Ja, alles erledigt. Noch wer da? Niemand mehr da. Wir natürlich, wie üblich. Im Dreieck, wo sonst? Also noch da. Ein jeglicher da. Ein jeglicher da, wo immer. Sie hörten Im Schrank. Hörspiel von Sibylle Levitscharow. Mit Hermann Lause als Korn. Das göttliche Dreieck, Hans-Peter Hallwachs, Max Volkert Martens, Herbert Stass. Die Stimmen in den Schubladen, Claudia Amm, Margit Bendokat, Christian Berkel, Wolfgang Kondrus, Hans Diehl, Dieter Mann, Friedhelm Tock, Tatja Seibt, Martin Seifert und Heidemarie Theobald. Ton Antje Maibohm, Axel Müller. Regieassistenz Susanne Burkhardt. Regie Hans-Gerd Krogmann. Dramaturgie Rüdiger Krämer. Produktion Radio Bremen mit dem Sender Freies Berlin 1996.